deiner Karriere. Sowas macht sich ja viel Arbeit. Deine Freundin kommt dir dauernd in die Quere. Sie sagt, du hast nie Zeit. Wow, wow. Du kannst dir so viel bieten. Du kannst dir sogar ein Ferienhäuschen mieten. Wo bleibt die Dankbarkeit? Und wieder ins Bett gehen. Du opferst dein Leben für Geld und Ansehen. Ist es dir das wirklich wert? Ich mache Urlaub am Meer und der ganze Strand ist menschenleer. Ein Glück, dass ich nicht allein bin. Hier neben mir sonst nicht deine Freundin. Beeindruckt, ausgehen in guter Gesellschaft und ein Sportwagen, nach dem sich jeder umguckt. Charmant und dünkelhaft. Wow, wow. Sie war nie lang zufrieden. Es fiel schwer, sie ohne Zeitaufwand zu lieben. Sie wollte Leidenschaft. Wir machen Urlaub am Meer und der ganze Strand ist menschenleer. Ein Glück, dass ich nicht daheim bin, sondern frisch verliebt bei deiner Freundin. Wir haben nicht so viel Geld, deshalb übernachten wir im Zelt. Wir rösten Stockbrot am Feuer, deine Freundin war dir schon mal treuer. Spaß für Prestige und Aktien und so wirst du sie verlieren. Junge, wir baden im Meer, im Meer. Und der ganze Strand ist menschenleer, so leer. Hier gibt es nicht viel zu tun, außer frisst die Muscheln, zählen und ausruhen. Wir haben nicht so viel Geld, deshalb übernachten wir im Zelt. Wir lassen uns auf See treiben. Dir werden wir eine Karte schreiben.